Weil Bums dir die überwältigende Mehrheit seiner Lebenszeit im Sitzen verbringt, haben Aufzeichnungen, die ihn stehend oder gar in Bewegung zeigen, inzwischen richtiggehend Seltenheitswert und werden entsprechend heiß gehandelt und gleich dutzendfach in Fotomontagen und Animationen verwurstet. An wie vielen Ereignissen man den Pralo nach dem Öhr-Interview hat vorbeiwatscheln sehen dürfen. Zu uns zu schön war das, die reine Freude. Dementsprechend angetan mag man also auch davon sein, dem Speckwippo bei Anbringung seiner Kirmesdeko zuzusehen und könnte fast vergessen, dass der Speckwippo diese Übertragung für ein hochklassiges Unterhaltungsprogramm hält, das Bezahlung verdient. Insgesamt ist es ein Anblick, der betroffen macht. Wie unrettbar der dicke, fette Pfannkuchen aus dem Land gegangen ist, wie aufgequollen diese arschgestaltige Häfeklos inzwischen ist, wie sehr jedes Teil seiner Anatomie einem Arsche gleicht und natürlich auch, wie ramponiert und reif für die Tonne die Beloschets sind, die dieses ganze Elend Tag ein Tag aus zusammenhalten müssen, das alles kriegt man ja nicht so recht mit, wenn der Schmandsack nur da sitzt. Was er natürlich alsbald wieder tun muss, weil die Watschelstelzen das Arschgebirgen nicht mehr länger in der Vertikalen halten können. Naja, immerhin ist es Bums die gelungen, mit dem Spinnenhaarreif für eine weitere Eskalation an der Friesenfront zu sorgen, was Buchmacher bereits zu der geldwerten Frage veranlasst, wie lange es ihm noch gelingen wird, immer noch bescheuerter auszusehen. Ihn als grenzdebile Klofrau mit Klofrau-Frisur ohne Verständnis, Einsicht oder auch nur Empfindung, dafür gekrönt von einer Plastikspinne aus dem 1-Euro-Shop in die Mitteldistanz stieren und dabei schmollen zu sehen, während ausgerechnet Guy Hansens musikalischer Hilfeschrei in die Wohnspeisegammelbude trümmert, hätte aber wirklich nicht sein müssen, Gott verdomme. Bumstis Verständnis ist derart verkümmert, dass er es fertigbringt, miesgelaunt zu sein, während er die Erfindung des Bove Metal, einen soliden Goldgenuss, abspielt. Dieser selbst erklärte Mittler, dem noch die größte musikalische Offenbarung nichts anderes ist als Klang da bitte, Hintergrundgeräusche, mit denen er das Gurgeln, Rumoren und Furzen seines ständig schwerenden Verdauungsapparats übertönt. Diese Arschmade spielt nur deshalb laute Musik ab, damit er sich selbst nicht den lieben langen Tag schnaufen, japsen und nach Luft ringen hören muss. Aber nein, es sind nur wieder Heder vor der Tür. Deshalb hat die Klofrau Laune. Ja, scheiß doch rein, dann schmoll halt, aber behellige meine Musik nicht mit deinen von Fett überwucherten Mistohren, du Affenficker. Und während ein Stück deutscher Musikgeschichte die Schanze beschallen muss, rechtfertigt die Popcorn-Pauke jüngste Fälle von Selbstjustiz, für die er sich hoffentlich bald vor Gericht zu verantworten hat. Ach ja, und wer sich gegen den Willen des Schanzenlots stellt, der ist kein echter Fan. Es geht wirklich nur noch um Untertanen. Und nachdem eine dieser Elendsgestalten noch seine Pflicht und Schuldigkeit getan, dem Schandsack sein Schärflein in den Fettarsch geblasen und mit der schon reichlich lustlos absolvierten Pflichtdarstellung von Dankbarkeit Fettpatsche links und rechts an den Kürbis legen und die Schweinsäuglein Aweng aufreißen abgefertigt wurde, heißt es wieder missmutig in die Gegend stieren und sich vor der nahenden Gerichtsverhandlung fürchten, bis der Herr Messbote diese traurige Veranstaltung endlich beendet. Aber leider nicht genug des Wahnsinns. Denn die Rumba soll erst richtig losgehen. Und zwar mitten in der Nacht. Bumsti hockt noch da, wo wir ihn verlassen haben, nämlich im Spielspeisegammelzimmer, das er frecherweise als Arbeitszimmer bezeichnet, wenn er Alexei herumscheucht. Den Mostkorb in den Nacken gelegt zeigt er uns die Abwesenheit seines Halses. Es sieht wirklich haargenau so aus, als habe ein zu grausamen Scherzen aufgelegter Gott die Zipfel eines großen Leinerkringels unter Bumstis Augen gelegt und dann die Wurst mit seinem Arschgesicht verschmelzen lassen, sodass der ganze ungeschlachte Wurst aus Fett und Fleischabfall rings um das arschlochförmige Schnittchen einen Wabbelwall bildet, der erst auf den Herrenteten zur Ruhe kommt. Rollo, alle, so war's von grauslich. Als nächstes muss der Suppengmobo sich nochmal aus den Sofakissen wuchten und eine Blockflöte angeschleppt bringen, freilich nicht, um darauf zu spielen. Er kann die Wurststummel ja nicht mal nach dem gehörigen Fängersatz, den man nebenbei gesagt einem Grundschüler in Minuten beibiegen kann, auf die Löcher legen. Würfe man die Flöte in ein Affengehege, würden die Schimpansen ziemlich haargenau dasselbe mit dem Blasinstrument anstellen wie Bumsti in seinem Strem, nur sehen sie dabei possierlicher aus und würden dabei nicht so stinken. Dann bekommt der User Benetic, dem der Herr in seinem weißen Ratschluss auch mal zeitnah den Bimmel abfaulen lassen könnte, nochmal die Dankbarkeitsschau mit den Flossen am Mostkorb vorgeführt. Das Einzige, was an dieser erbärmlichen Nummer halbwegs aufrichtig ist, ist die Bezeichnung der Spender als Wahnsinnige, und natürlich meint Rainer gerade dieses einzige wahre Detail nicht ernst. Für die nächste Stunde hockt der Isolationslord in seinem eigenen Unrat und genießt nicht etwa Sternstunden des deutschen Metal, sondern die läppischste Fahrstuhlmusik, die die Popkultur zu bieten hat, natürlich nicht, ohne sich dabei irgendwelche bekloppten Superkräfte anzudichten, die nicht nur erstens völlig nutzlos und zweitens oberpeinlich sind, sondern drittens gleich beim ersten Versuch, sie unter Beweis zu stellen, kläglich versagen. Dabei entlockt ihm das Gejaule und Gefiepe Lustgeräusche eine Art, die schlicht und ergreifend ekelhaft ist, weil es dem Rainer verlässlich gelingt, noch jede Art des Sinnengenusses anrüchig und abseitig und ekelhaft werden zu lassen. Weil der Leselord im Halbdunkeln nun gar keine Lust mehr hat, den Chat entziffern zu müssen, salbadert er über die richtige Art Musik zu genießen. Er tut das, indem er seine eigenen Regeln ignoriert und misstönend mitzupfeifen versucht. Sobald das Publikum sich darüber beklagt, dass er für seine Null-Interaktion Geld haben will, gibt es Esmosaurus. Fresse halten und Barney-Schmaßen, da sollt ihr, ihr Hundsmisere ablegen Affenficke, ihr Kanalien-Konglomerat, ihr Freakshow-bucklichte Dreckshaderlumpen, möge der Herr euch alle ewig strafen, Gott verdomme. Und während die Fahrstuhlmusik mit ungebremster Grausamkeit weiter zirpt, herrscht einfach nur die genienste Langeweile. Warum der sich immer haltloser flätzende Wampusch nicht einfach aufsteckt und schlafen geht, man fragt es sich doch. Tja, erstens, weil er ein Sturettenbock ist, der auf keinen Fall zu einer vernünftigen Zeit ins Bett gehen kann, weil er das für ein Zeichen von Fremdeinfluss und damit Charakterschwäche hält. Zweitens, weil er dringend Barney haben will und die Affenficker im Chat sollen jetzt gefälligst ihre dummen Fressen halten und ihm welche geben. Hat er doch eben schon gesagt. Und aus lauter Langeweile fängt es mählich an, aus dem Isolationslot herauszuschwallen. Still wird es in der Schanze und so ganz der wahre Jakob ist das Gediddel und Gefiepe, das ihn eben noch zu pflichtschuldigst absolvierter Ekstase hinriss, halt auch nicht. Ablenkung könnte ein Film verschaffen, oder eine dieser japanischen Zeichentrickserien für im Koppelkind gebliebene Perverse, aber die Cam ist ja an, Barney müssen rein, da kann er ja schlecht währenddessen perversen Zeichentrick schauen. Möglicherweise ist das dann die nächste Form der Unterhaltungsatrophie. Rainer sendet live ins Internet, wie er Serie schaut. Seine Abonnenten, diese vollentkernten Vollgas-Arschlöcher, würden freilich auch dafür das kostbare Lebenselixier in die Schanze schmeißen. Aber so weit sind wir vorerst noch nicht. Vorerst bringt die Langeweile den Laberlot zum Saltadern, wobei er ja nicht zum ersten Mal wieder bestürzendes Un- oder Halbwissen selbst auf allen Themengebieten offenbart, die angeblich zu seinen Interessen gehören. Drachen, Außerirdische, Übersinnliches in seinem Spatzenhirn geht nicht nur alles durcheinander, es fehlt auch an allen Ecken und Enden. Reines Wissen zu egal welchem seiner selbstgewählten Spezialgebiete wirkt, als habe eine legasthenische Elster es von den Rückseiten diverser Frühstücksflockenpackungen zusammengelesen, als habe der veritable Riesenvogel, den Bums die nun mal hat, sich im Spatzenhirn ein Nest gebaut aus Schnipseln alter Galileo-Folgen und Schulhofgesprächen. Man kann ihm nicht zuhören, ohne dass die Wutlatte zum Himmel zeigt, dem Weltenlenker zu drohen dafür, dass er es bislang noch immer unterlassen, diesen Ausbund an Blödheit mit dem Blitz zu erschlagen. Doch selbst das dümmste Dummgel aber kann die Langeweile nicht aus der Schanze verscheuchen in dieser Schicksalsnacht und so begibt es sich eben, dass Rainer spontan einer Anfrage nachkommt, einen Gast zu empfangen. Und schon ist er zu sehen und sieht selbst aus wie eine etwas verhärmte Version des früheren Fernsehmoderators Walter Freiwald, dem ein zu grausamen Scherzen aufgelegter Gott einen toten Vogel oben auf die Rübe geklebt und mit dem Glätteisen bearbeitet hat und er spricht, wie wohl einer sprechen muss, der so aussieht, Hochdeutsch ist es nicht und Bums die wird das gleich verrat. Das ist doch des Regenbogenschaf, alle. Das hat der Bums die gleich erkannt. Der Besucher, den ein an die Wand geklebtes Nummernschild als Jackie identifiziert, bringt es jedoch fertig, Bums die davon zu überzeugen, dass er nicht das Regenbogenschaf sei, verdammte Axt. Und kaum ist diese Klippe umschifft, kann ein stundenlanges Palaver losgehen, in dessen Verlauf der Rekrutierungslot erneut seine Rekrutierungsversuche startet. Also geht es um Spielsachen, die Rainer schon hatte und Freunde, die er gehabt haben will und die auf keinen Fall zu einem spontanen Kurztrip aufbrechen wollten, ohne ihren Bohemstil mitzunehmen, da ging's vielleicht rund. Die Schilderung dieser Episode verursacht beim Anbiederungslot einen Rückfall in breiteste Mundart, eine seltene Affekthandlung, die ein Fachmann vielleicht als Mirroring bezeichnen würde, der Dialekt des Gegenübers veranlasst den Suppengmobu, seinerseits in Mundart zu verfallen, um eine gemeinsame Basis zu schaffen. Die völlig übertriebenen Reaktionen auf das eigene Reden, lautes Lachen, Onomatopoetik und dergleichen sollen ihrerseits entsprechendes Verhalten bei Jackie provozieren. Der muss sich außerdem eine ganze Reihe liebgewonnener Lügengeschichten anhören, alles wie gehabt, man kennt es zur Genüge. Das einzig Interessante an dem Geseher über Mobiltelefone ist noch die Möglichkeit, ihm abzulauschen, wie viele solcher Geräte der Bums die bereits kaputt gemacht hat. Denn natürlich ist dir noch nie irgendwas verreckt, der macht immer alles selber kaputt, schmeißt es hin oder runter oder das wahrscheinlich die häufigste Methode, schmettet seine Abrissbirne von Arsch auf irgendeine Sitzgelegenheit, zot aß ein sich in der hinteren Gesäßtasche befindliches Smartphone regelrecht zerschmissen wird. Ansonsten beweist dieses Gespräch eigentlich nur, wie durcheinander es in Bomstis Klöterkop inzwischen geht, wie wenig durchdacht sein Handeln noch ist, wie sehr schon alles dem niedersten Trieb überantwortet wurde. Denn einerseits gerät unser Selbstbeherrschungslord unverzüglich und verlässlich außer sich, wenn einer seiner Zuschauer sich erdreisten sollte, eine Frage zu stellen, die der Speckwippo irgendwann im Laufe der letzten 3 Jahre schon mal beantwortet hat. Denn inzwischen sollte ihn jeder gut genug kennen, so tönt es dann aus dem stets bescheidenen Bauchwabelwubi. Wenn aber andererseits einer dieser Zuschauer sich zum ersten Mal eine Gastrolle in Schmandzipfelström erschmeichelt hat, dann wird dieser Neuankömmling so behandelt, als sei er erst gestern auf der dünnen Heersuppe dahergeschwommen und habe folglich nicht den Hauch einer Ahnung davon, was für ein unglaublich toller und fähiger und demzufolge natürlich sympathischer Typ der Popcornpatzer eigentlich ist. Dann wird alles von vorn aufgerollt, dann erwähnt unsere Kirmeskanalier oft und gern und völlig ungefragt Lieblingsfilme, Serien, Bands und erzählt gern zum 100. Mal, wie er ausgedachte Angreifer zusammengetreten oder ertränkt und dabei golden geleuchtet hat. Gesunde Menschen lernen aus ihren Fehlern und suchen zu vermeiden, sie zu wiederholen. Schwippschwabel nicht, dazu ist er schlicht zu stur. Er hat sich eine Erfolgsstrategie überlegt und die zieht er durch, wieder und wieder, bis sie zum Erfolg führt. Jackie ist ja auch nicht der erste Gast, der stundenlang und mit ständigen Rückfällen ins breiteste Fränkisch von der Wastsche Version Reines angekumpelt wird und dann von ihm beeindruckt sein soll. Der bärtigen Moselspass-Rakete aus dem Rheinland ist es so ergangen, dem fränkischen homoperversen Fressklötsch, der sich jetzt in den Videos dieser Plastennutte zum Obst macht, und dann war da noch mindestens einer, der während des Gesprächs immer an so einem Raucherlutscher für Feiglinge, die nicht sterben wollen, genuckelt hat. Dass man sich an diese Gäste so gar nicht mehr richtig erinnern kann, liegt daran, dass sie keine Funktion mehr haben für unsere Arschwampe. Freundschaft hat er mit niemandem geschlossen. Diese Leute konnten ihm nicht nützlich sein, also hat er sie wieder vergessen. Statt den Kontakt zu intensivieren, fängt er lieber mit einer ganz neuen Person ganz von vorn an und weil Bomsti die diese neue Person nicht kennt, geht er davon aus, dass die andere Person ihn auch noch nicht kennt. Also überhaupt nicht, so wie Bomsti den anderen halt. Erst Kontakt. Dass jemand mehr von ihm weiß als er vom anderen, das kriegt Bumsti nicht in sein Spatzenhirn gründet. Für ihn ist er selbst zu sehr Maß aller Dinge, dass sein Wissensstand als Standard gilt. Und es ist natürlich schön, immer wieder die Chance zu haben, ein Gegenüber mit dummdreist erstunkenen und erlogenen Geschichten anzuschmieren bis es glänzt. Auch hier handelt er seinen eigentlichen, langfristigen Interessen zuwider, er ist halt sehr, sehr dumm. Denn wenn sich schon mal jemand findet, der wohlwollendes Interesse an unserem Suppengmobo zeigt, was ja weiß Gott und Gott sei Dank nicht so häufig der Fall ist, dann könnte der Speckwippo ja die Chancen nutzen und einen Freund gewinnen, also jemanden, dem er wirklich nahesteht, dem er Dinge anvertrauen kann, dem er auch mal erzählen könnte, wie es ihm ums verfettete Herz ist. Stattdessen wird jetzt der Rekrutierungslord nur eine Chance, einen neuen Untertan zu dingen und fängt an, dem Kandidaten die Hucke voll zu lügen. Er fesselt ihn sozusagen auf eine Bierbank im Paulanergarten, schleppt Stricke herbei und fängt fröhlich lachend und sich mit dem Händchen vor den Kürbiskanister batschend damit an, dem eine ganze Bärenhecke aufzubinden. So macht er schon ein zweites Treffen unmöglich, denn dann wird er sich unter keinen Umständen mehr daran erinnern können, was er dem anderen alles vorgelogen, für welche Version der beliebten Lügengeschichten er sich diesmal entschieden hat, der arme, dumme Knallkopf. So bleibt es halt beim Erstkontakt und das völlig brachliegende und rettungslos verkümmerte gesunde Bedürfnis nach menschlicher Interaktion muss weiter darben, weil der Geltungsdrang das Kommando im Spatzenhirn übernommen hat, der Geltungsdrang und der Selbsthass, Rainer kann schon längst nicht mehr glauben, dass jemand wirklich wohlwollendes Interesse an ihm haben könnte, so verlottet und vor die Wand gefahren wie er ist. Ein Teil von ihm hasst sich selbst so dauerhaft und intensiv, dass die Möglichkeit, jemand anders könnte ihn mögen, gar nicht mehr vorkommt in seinem verqueren Mostkop. Und um diesen Teil klein zu halten, um das ständig gefährdete Selbstbild vom tollen Hecht aufrecht zu erhalten, das ja ständig unter den Attacken des Selbsthaarreines zusammenzufallen droht, müssen halt Lügen her, je dicker, je besser, den anderen umso sicherer zu täuschen. Denn viel hilft viel, das ist immer und überall Reiners Devise, wenn, dann richtig, lieber gleich 10 Kilo Maiskörner kaufen. Die Unmäßigkeit der zu kurz gekommenen, die Gierde haben ich sie, da ist sie, im Tun wie im Denken. Und sobald der niedere Trieb aus den Tiefen hervorgekrochen ist und im Gespräch anfängt, Bumstis Hochdeutschkenntnisse wie auch seine Motorik in Mitleidenschaft zu ziehen, kommt natürlich auch sofort die Gewalt zum Vorschein, die ungetrübte Aggression, der fürchterliche Drang, alles kurz und klein zu schlagen in diesem hundserbämmlichen Drecksleben, das unser Pralo sich da selbst eingebrockt hat. Dann erzählte der Kampfsportlock wieder davon, wie seine früheren Glanztaten den Mobern auf der Baumschule Respekt eingeflößt haben, wie sehr seine Gumpel seine Statur gelobt haben, wie furchterregend seine mächtige Erscheinung ist und wie sehr ein Jogger oder war es der Sportlehrer seine Ausdauer bewundert hat. Alle diese Körper- und Gewaltfantasien haben letztlich mit Respekt zu tun, etwas, das Rainer sich sehr wünscht, aber nicht haben kann. Er weiß natürlich, wie man welchen kriegt, mit Gewalt, so wie Rudi das gemacht hat. Das hat ja auch immer prima geklappt. In Speckwippos traurigem Alter klappt das leider nicht so richtig. Da kann er Gewalt immer nur aus dem Hinterhalt anwenden. Also muss er Geschichten erfinden, die davon handeln, wie er den ersehnten Respekt in direktem Kräftemessen erworben hat. In diesen Geschichten ist er überdies immer im Recht, handelt immer nur aus edlen Absichten oder um sich zu verteidigen, sind die Gegner immer in der Überzahl und Bumsti immer allein, so dass es keine Zeugen gibt. So wünscht der Wunsch, wo bis sich die lädt, so hält er das gern, der Zipfelklatscher. Er ist halt sehr, sehr dumm. Zu lange allein gelassen, notiert Wunschwubi solche Fantasien in seiner Erfüllungsmärchen. Gestern konnte er sich ganz, wie er es gesagt hat, das Abtippen sparen. Sein Publikum war Jackie und weil der zu latte oder zu nett oder schlicht zu erschüttert war, dem Bumsti klar zu machen, dass niemand seine Lügen glaubt, ging das Gelüge halt immer weiter. Der Drang nach Anerkennung ist unstillbar, wie auch der Selbsthass nicht zu bändigen ist. Und weil der arme, dumme Knallkopf sich niemals in Therapie begeben wird, wird sich daran auch nichts ändern. Und das ist gut so. Ich habe nicht das geringste Mitleid, Gott wär domme.